erste Geschichte, dass sie da Kugel runter los. Wo ihr steht ein halb Liter Glasl, Spiritus. Und die Haxen vom Sessel, den sie du, das glaubst. Das ist so geil. Am Posen haben. Ein Jogger oder und ein Loch in der Hose. Ein Kaperl am Bord und ein dreckiges Loch. Er holt die Flucht. Er lebt noch einen Schluck, aber es wird auf sein Geschichte, dieser Gertrud. Er erzählt von einer Wohnung in der Nobile Gasse. Die ist so klar, bald wieder nicht mehr reinpasst. Die ist so klar, da kannst du nicht einmal umdrehen. Kugel, Häusl, Schlafzimmer, alles ist in einem. Die ist so klar, da kannst du nicht bewegen. In der Regel steht ein Bett mit der Mutter daneben und die sudert mit ihr in der Früh und der Woche. Awe, awe, Pua, was man da tut. Sterben möchte ich, wie es da ausschaut, sich da endlich eine Freude da. Ein bisschen zusammen, wenn es deine Pornosicht redet sie gerne davon, dass die du nicht schnee. Der zweite ist der Wille, der Chef von der Hilden. Mit seinen langen Federn sitzt er dort auch schon sitzt. Ein Bäcker am Ärmel mit einem Kopf und einem Tiger. Die Negers waren sehr gay und ihr wart der Lieder. Wenn du mit denen ein Wickel gehabt hast, bist du so geil. Die waren im 15. am 8, die hat jeder kennt. Der Wille oder der Tochter gehabt, die hat sie in Golden gegeben. Die hat's gefunden im Zimmer mit der bunten Daneben. Handy war die Nummer vom Django 3. Du hast es zergert und grad und jetzt ist sie. Die Bildfahrt nach Simmering, ich hoffe dein Vorschein. Die bricht als Knack und du steigst in den Zeug. Von der Hure, die auf seinem Schoß hockt, sie sagt, Timing, Zigaretten, Yeah, Party, Kuna!